Es war ein Herbsttag. Ich ging ziellos durch die Straßen, als ich eine Gedenktafel sah. Les plaques sont les voix des villes. Die Gedenktafeln sind die Stimmen der Städte. Voici ce qui était écrit. Ich bin Franzose in Deutschland und Deutscher in Frankreich. Katholik bei den Protestanten, Protestant bei den Katholiken, Jakobiner bei den Aristokraten und bei den Demokraten ein Adliger. Nirgends gehöre ich hin, überall bin ich der Fremde. Français en Allemagne et Allemand en France. Celui qui parlait ainsi s'appelait Chamisseau. L'auteur de Peter Schlemihl, das Buch hatte ich früher mal gelesen, die Geschichte des Mannes, der seinen Schatten verloren hat. Je ne savais rien de son auteur. Sirenengesang von Cécile Weißbrot. Dieser Teil der Friedrichstraße ist fast leer. Die Touristen gehen nur bis zum Checkpoint Charlie, puis reviennent vers le centre, si cette ville a un centre. Seltsamerweise winkte mir hier jemand. Quelqu'un me faisait signe? Jemand aus der Vergangenheit. Nirgends gehöre ich hin. Überall bin ich der Fremde. Je ne suis de nulle part. Et partout étranger. Je t'ai vu t'arrêter. Je me suis arrêté aussi. Wer bist du? Je suis l'ombre dont tu parlais. Ich bin der Schatten. Je me retourne, mais je ne te vois pas. Je suis là où tu es. Où du bist, bin ich auch. Même par temps de brume. Auch durch den Novembernebel folge ich dir. Schon immer. Pourquoi? Ne m'avais-tu jamais encore adressé la parole? Nous ne parlons qu'à ceux qui peuvent nous entendre. Bis heute hattest du noch kein Ohr für uns. Uns? Wer seid ihr? Wir sind viele. Un peuple d'ombre qui traverse les âges. Zeit ist uns wie Raum. Raum ist uns wie Zeit. Eine sich ausdehnende Weite. In allen Ländern, auf allen Kontinenten ziehen sich lange Schlangen entlang der Straßen. Endlos laufen wir von Ort zu Ort. Wenn es dunkel wird, suchen wir Zuflucht. Einen Baum mit niedrigen Zweigen, eine verlassene Hütte im Wald. Wir sind viele. Wir werden mehr und mehr. Flüchtlinge, Asylanten, Obdachlose, Migranten, Exilanten, Emigranten. Niemals hat es so viele Namen für uns gegeben. Nie waren wir so zahlreich. Niemals hatten wir so viele Gründe auszuwandern. Certains s'en vont sans un regard en arrière. Einige gehen, sehen sich nicht um, sans jamais revenir. Andere warten auf einen unmöglichen Machtwechsel, pour retourner chez eux. Und wenn die Regime wechseln, kommen sie zurück, ohne zu wissen, dass sie sich verändert haben. D'autres encore ne se sentent jamais chez eux. Das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert der ungeheuren Menge. Der Schlangen an den Grenzen. Das Jahrhundert der Seelenverkäufer auf den Meeren, der Schleuser in den Wüsten, der Toten auf See. Das Jahrhundert der Zelte, der Obdachlosen. Wer hat mich aufgeweckt? Wo bin ich jetzt? Quelqu'un t'appelle. Wer bist du? Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Ich verstehe nicht. Il y a quelqu'un qui voudrait parler. Wo bin ich? Wer will mit mir sprechen? Du bist in Berlin. Ich bin der Schatten. Mein Schatten? Une ombre en général, qui appartient au peuple des ombres. Damals hatte ich eine Geschichte geschrieben, je me souviens. Jemand hatte seinen Schatten gegen Geld verkauft, hatte seinen Schatten dem Teufel gegeben. Dafür verfolgst du mich jetzt? Aus Vergeltung? Die Geschichte kenne ich natürlich. Damals war ich schon bei dir. Aber ich weiß, was Fiktion ist. Heute geht es um eine ganz andere Geschichte. Alors, veux-tu me suivre? Dem eigenen Schatten sollte ich jetzt folgen. C'est le monde à l'envers. Je te ferai traverser passer de l'autre côté. Du führst mich auf die andere Seite. Von was? Viens, tu ne sentiras rien. Eine Straße, wie andere Straßen. Was gibt es hier Besonderes? Wir sind in der Friedrichstraße. Wo dein Haus damals war, ist heute ein anderes Haus mit einer Gedenktafel. Hier stand ein Berliner Wohnhaus, in dem Adelbert von Chamisso von 1822 bis zu seinem Tode wohnte. Demain je dois participer à une discussion sur l'exil. Eine Podiumsdiskussion über das Exil habe ich morgen. Avec un auteur russe et un auteur iranien qui vivent tous les deux en Allemagne. Moi aussi je vis en Allemagne. Wie der Autor aus Russland, wie der Autor aus dem Iran, lebe ich in Deutschland, mais pas en permanence. Eine Bewegung, ein ewiges Pendeln zwischen Paris und Berlin, Berlin und Paris. Darf ich sagen, dass ich im Exil bin? Exil. Was bedeutet das? Kann es auch nur ein Lebensgefühl sein? Je pensais à tout ça lorsque j'ai vu la plaque. À cette phrase de Chamisso. Wer ruft mich? C'est à moi que vous vous adressez? Qui êtes-vous? J'entends quelqu'un parler ma langue. Enfin, mon ancienne langue. Wer spricht in meiner Sprache? Je ne vous ai pas vu arriver. Une apparition. So wirkte der graue Mann auf Peter Schlemel, als er ihn zum ersten Mal erblickte. Eine blasse Erscheinung. So schauerlich. Eine merkwürdige Stimme. Sie sehen müde aus. Ich bin schon lange unterwegs. J'ai parcouru un long chemin. Un accent indéfinissable. Ich habe hier gelebt, wie Sie lesen können. Sie? Sind Sie Chamisso? Nein. Das kann nicht sein. Selbiger. Une ombre m'a conduit jusqu'ici. Ein Schatten hat mich hierher geführt. Es war einmal im Sommer, im Jahr 1813, in Kunersdorf, einer kleinen Stadt an der Oder. Napoleon wollte Europa damals neu gestalten, remodeler l'Europe. Die Völkerschlacht in Leipzig, la Bataille des Nations. Ich wollte mich der preußischen Armee anschließen. Aber sie wussten nicht, was mit einem Franzosen, einem ehemaligen Franzosen anfangen. Ils avaient peur. Et je me suis retiré chez un ami à Kunersdorf, pour ne pas assister au combat que se livraient mes deux pays. Plutôt, mes deux lieux de vie. Der Sommer dehnt sich bis in die Weite hinaus. Und ich schreibe. J'oublie ce qui m'entoure. Mein Land ist, was ich schreibe. Mein Land ist, wo ich schreibe. Je n'ai plus à me demander à quel pays j'appartiens. Je suis plongé dans l'histoire de cet homme, Peter Schlemel. Und während des Schreibens, le temps de l'écrit, konnte ich Anker werfen. Ein Ankrage. Wir haben Namen, aber wir bleiben anonym. Menschen. Figuren. Hagere Gesichter. Nackte Füße, verletzte Hände. Ohne Koffer sind wir, ohne Gepäck. Wir suchen Schiffe, Boote. Wir versuchen, von Kontinent zu kommen. Von Afrika nach Europa, von Insel zu Insel. Wir schleppen uns auf Straßen, Pisten, wo Militärlaster so viel Staub verursachen. Staub, der uns erstickt. Staub, vor dem wir fliehen wollen. Ils viennent d'Égypte, d'Irak. De Tunisie, du Pakistan. Je les regarde. Sie suchen Arbeit. Komfort, sie suchen eine Zukunft. Bei uns scheint die Sonne zu stark. Bei uns ist das Licht zu roh. Bei uns heißen Spaziergänge nur Patrouillen. Un nom leur tient lieu de rêve. Lampedusa. Der Name, der wie Musik klingt, aber nichts ist als ein Sirenengesang. Merkwürdige Gerüchte gibt es. Seltsame Wörter. Ertrunkene, Tote, Stürme, Schleuser gehen zu früh, lassen im Stich, verschwinden. Das wollen wir nicht hören. Nur den Namen Lampedusa. Wir kommen aus Eritrea, aus Mali, aus dem Senegal, aus noch weiter entfernten Ländern. Wir wollen nach Gibraltar. Nach Ceuta. Nach Malta. Ich war 11 Jahre alt, als ich Frankreich verlassen habe. Ich wurde auf dem Château de Boncourt geboren, en Champagne, im Osten Frankreichs. Nous n'étions pas si loin des régions allemandes. Ein Schicksalszeichen? Das Schloss war ein gefährlicher Ort geworden zur Zeit der Revolution. Als wir aufbrachen, wusste ich, dass meine Kindheit zu Ende war und fragte mich, ob ich mein Schloss noch einmal im Leben wiedersehen würde. Wir flüchteten in die Niederlande, dann nach Luxemburg oder war es Lüttich? Die Namen tauchen auf, tauchen unter, verwandeln sich, sind Wanderer, genau wie wir. Aachen, Düsseldorf und dann Koblenz, Mainz. In Bayreuth habe ich statt der Tischlerei die Lehre, fand ich so langweilig, Deutsch auf der Straße gelernt, bei Spaziergängen mit einem deutschen Freund. Und dann, nach komplizierten diplomatischen Verhandlungen, derer ich mir damals nicht bewusst war, gingen wir nach Berlin. War Berlin endlich unser Ziel? Im Jahr 1796, nach 4 Jahren Exil, war ich Page der Königin von Preußen im Schloss Montbijou, wo ich das Collège Français besuchte. Nachts träumte ich immer von unserem Schloss. Später, viel später, habe ich ein Gedicht darüber geschrieben. Ich träume als Kind mich zurücke und schüttle mein greises Haupt. Was sucht ihr mich heim, ihr Bilder, die lang ich vergessen geglaubt? Où est la femme qui m'appelait? Où est cette ombre? Wo ist der Schatten, der mir folgte? Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion morgen haben ihre Länder verlassen, mussten es, wollten es. Ich musste es nicht. Et pourtant je ne suis nulle part chez moi. Noch nie habe ich das Gefühl gekannt, zu Hause zu sein. Ich bin immer auf der Durchreise, passé, sans arrêter. Ich schreibe kurze Erzählungen, aus der Zeit herausgerissen, arraché au mouvement perpétuel. Schreiben kann man nicht in der Bewegung, man muss sich hinsetzen, innehalten. Aber das gelingt mir nicht sehr lange. Als ob ich vor etwas fliehen müsste. Où est cette ombre qui me suivait? Elle, qui disait être toujours là. Je suis là. Ich kann dich nicht sehen. Alors qu'il fait soleil. Et cet homme avec qui je parlais tout à l'heure, war es wirklich Chamisso, mit dem ich gesprochen habe? Je l'avais conduit jusqu'à toi. Kaum hatte ich angefangen zu sprechen, war er verschwunden. Ich sprach mit einem Schatten, à une ombre. Une ombre? Pardon, c'est une façon de dire. Als ich dich vor der Gedenktafel sah, dachte ich, ihr habt etwas gemeinsam. Mais je me suis peut-être trompé. Auch ein Schatten kann sich irren. Die Frau aus der Zukunft fait ressurgir ma vie. Bringt mir mein ganzes Leben zurück. Comme le château m'apparaissait dans le poème, malgré moi. J'ai toujours cherché, immer wieder habe ich einen Anker gesucht, un lieu où je puisse rester, un point fixe. L'ai-je trouvé? Was habe ich gefunden? Äußerlich führte ich ein normales Leben. Ich hatte eine Frau, ich hatte Kinder, war zweiter Kustos im Botanischen Garten, dann erster Kustos am Königlichen Herbarium. Ist es aber genug? Im Innersten herrschte eine tiefe Unruhe. Ich wollte sie ignorieren, konnte es aber nicht. Sie tauchte immer in unerwarteten Momenten auf. Ich dachte, ich sei ganz in Berlin und plötzlich kamen Bilder aus der Kindheit, von meinen verstorbenen Eltern oder einfach unbekannte Bilder, die nur zeigen wollten, dass ich hier in Berlin, hier in meinem Leben nicht zu Hause war. J'ai essayé, ich habe es versucht, meine Zeit zu verstehen, daran teilzunehmen, à la marche du monde, faire comme si j'étais à ma place, de mon époque. Je suis monté dans une voiture de chemin de fer. In der Eisenbahn zwischen Leipzig und Dresden habe ich zum ersten Mal die Natur vorbeirennen gesehen. Es war verrückt. Ich war ganz fasziniert. Ein Schwall à vapeur, ein Dampfpferd, habe ich damals geschrieben. Durch die Zeit galoppierend, comme si aujourd'hui pouvait rejoindre hier. Ob der fixe Punkt, den ich vergebens suche, sich in dem Zusammenfluss der Zeiten fände? Im Ort, wo die Vergangenheit und die Zukunft sich treffen? Nur das Exil hält mich fest, trotz aller Versuche. Das Exil begleitet mich treu, wie ein Schatten. Pourquoi as-tu disparu? Ist es nicht unhöflich zu verschwinden, ohne sich zu verabschieden? Es war unheimlich. Dieselbe Straße, dieselbe Sprache, dennoch ganz anders. Et puis, quelque chose en elle me troublait, renvoyait à ma vie. Pourquoi m'as-tu sorti du néant tranquille où j'étais? Ich habe angefangen zu schreiben im Jahr 1813, sans savoir où j'allais. Ich wusste nur, dass ich etwas erzählen musste. Eine wundersame Geschichte. Nach einer glücklichen, jedoch für mich sehr beschwerlichen Seefahrt erreichten wir endlich den Hafen. Un commencement qui aurait pu être une fin. C'est un certain Peter Schlemihl qui raconte l'histoire. Et comme parfois les nouveaux arrivants, die neuen Ankömmlinge, comme nous lorsque nous nous sommes exilés, die haben eine Adresse, jemanden, der schon da ist oder reich ist, und gehen zu ihm und bitten ihn um Hilfe. Puis-je me souvenir de mon état d'esprit, il y a 15 ans, quand je suis arrivé à Berlin? Ja, wie war es vor 15 Jahren, als ich in Berlin ankam? Die Sprache konnte ich kaum sprechen. Nur vage Erinnerungen hatte ich aus dem Unterricht im Gymnasium. À l'époque, il fallait que j'aille dans un endroit, une ville où je n'étais jamais allée, au plus loin de moi. Die Stadt hat mich gepackt, überrascht. So viele Kräne, Baustellen. Es sah aus, als ob die noch unfertigen Gebäude mir eine Zukunft zeigten. Ein Leben mit Raum, mit Atem und Hoffnung, Vertrauen. Timo. Oublié. Verlassene Wörter. En France. Où les rues, les trottoirs, les chaussées étaient pleines. Où l'asphyxie des gaz d'échappement à Paris atteignait jusqu'aux esprits. Frankreich. Dornröschen. Seit Jahrzehnten schläft das Land. Ein bewegter Schlaf. Voll unheimlicher Albträume. Ein Land auf einer verlogenen oder verstummten Vergangenheit aufgebaut. Ein Haus ohne festes Fundament. Die Gegenwart ist unsicher, die Zukunft wie verboten. Man kann nur hoffen, das Haus bricht nicht zusammen. Le futur, avais-je entendu à la radio, personne ne veut plus en parler. Zukunft ist kein Begriff in Frankreich. Einen Bruch wollte ich erleben. Und dass endlich etwas geschieht. Aber ich bin zurückgekommen, um ein paar Sachen zu holen. Quelle erreur! Quand on part, il ne faut rien emporter. Mon ancienne vie m'a happé et je n'ai pas pu repartir. La ville, le pays, les autres étendaient leur emprise, impossible de se soustraire à leurs appels. Tel un chant des sirènes qui me retenait. Wie ein Sirenengesang wirkte die Stadt. Die andere Seite kämpfte, refusait de céder. Auf den Pariser Straßen glaubte ich, die deutsche Sprache zu hören. Ich war von Bildern verfolgt, von Namen umgeben. Etwas stimmte nicht. Et je suis reparti quelques mois plus tard, où je suis revenu. Commençant un mouvement pendulaire, eine Pendelbewegung, qui n'a jamais cessé. Vorübergehend, pensais-je, vor dem Bruch, le vrai départ, un jour, avant la vraie rupture, nur vorübergehend, und das seit 15 Jahren. Wir waren Fischer. Unsere Kähne fuhren den Fluss hinauf. Wir hatten Fisch und Reis. Mehr brauchten wir nicht. Eines Tages kamen sie aus der Ebene. Sie hatten kein Wasser mehr, aber Waffen. Und sie verfolgten uns. Wir haben alles zurückgelassen und sind einfach den Fluss entlang gelaufen. Bis zu dem großen Hafen. In der Nacht fährt ein Boot, hat man uns gesagt. Ihr seid Hunderte. Ihr werdet nicht alle an Bord gehen können. Quelquefois je les entends parler la nuit. In der Nacht höre ich Stimmen. Die Fischer von Lampedusa, von Gibraltar, von Fréjus, qui partent en mer tôt le matin et rentrent tard le soir, ou restent au large plusieurs jours. Wenn ein heftiger Sturm aufkommt, sind ihre Schiffe wie Nachen, die jederzeit kentern können. Dann liegen sie auf der Lauer und versuchen, das Dunkel zu durchdringen. Schwarze Gestalten tauchen auf, treiben umher, verschwinden wieder. Am Anfang wussten sie nicht, was es sein könnte. Maintenant, ils redoutent d'apercevoir ces formes vagues ballottées sur les flots. Es sind Tote. Es sind Wanderer. Es sind Gespenster. Man hat Geld von uns verlangt. Die Geschichte beginnt immer wieder mit Geld. Jetzt haben die Fischer Angst. Ewige Angst vor dem kommenden Sturm. Angst vor den kommenden Booten. Hör, de voir surgir ces silhouettes abandonnées. Ein paar Holzbretter. Das nennen sie ein Boot. Ein Floß. Ohne Kabine, ohne Kajüte, ohne Seeleute. Aber die einzige Chance. Nur diejenigen, die zahlen können, werden an Bord kommen. Schleuser, Fluchthelfer, Überfahrt. Noch nie hatten wir diese Wörter gebraucht. Jetzt ist das unser einziges Thema. Wir erkundigen uns. Wir fragen. Die Überfahrt. Um wie viel Uhr? In welcher Nacht? Wie viel Zeit werden wir brauchen, um so viel Geld zusammenzubekommen? 5. 6 Ziffern hintereinander. Tausende. Zehntausende. Hunderttausende. Flüchtlingszahlen. Überfahrtspreis. Du bist um die ganze Welt gereist. Und eine einfache Zeitreise befürchtest du? Un voyage dans le temps. De Berlin à Berlin. Pazifik, l'Atlantique. 3 Jahre habe ich auf dem Schiff verbracht, auf der Kurig. C'est tout. Bien plus que la plupart des gens. Le passage du Nord-Est. Wir wollten die Nordost-Passage finden. Celui que tant de navigateurs cherchaient depuis des siècles. Ich hatte Sehnsucht nach dem Nordpol. Nous nous sommes arrêtés en chemin, aber wir haben Halt gemacht in Alaska, Kotzebue. Le chef de notre expédition était tombé malade. Er wollte nicht weiter. Die Entscheidung habe ich mein ganzes Leben bedauert. Mais que faire? Il était maître à bord. En débarquant du Kurig, j'étais plus que jamais étranger sur la Terre. Ein Fremder auf der Erde warst du. Und auf dem Meer? En mer, die geheimnisvolle Weite mochte ich, die auftaucht und verschwindet. Irréel comme des mirages. Die Wale mochte ich, die Inseln. Accoster et tenter de comprendre. Fauna und Flora verzeichnen, Namen geben. Car les noms nous rassurent. Denn Namen brauchen wir. Unalaska, où j'ai vécu quelque temps. Schneeberge, Schneegestöber. So viele Farben. Das Weiß des Schnees, das Blutrot des Sommeranfangs. Ende Mai, die ersten Blumen, Orchideen, Anemonen. Kein einziger Baum. Ai-je cherché dans les contrées du Nord le froid que j'éprouvais en moi? Nie bin ich wie die anderen. Ich habe kein Recht auf gar nichts, auch nicht über das Exil zu sprechen. Pourtant, j'ai des papiers. Pourtant, j'ai une adresse. Nein, nicht eine, sondern 2 Adressen habe ich. Voilà ce qui ne va pas. 2 téléphones portables, 2 Handys in der Tasche, 2 numéros de téléphone en tête, 2 Schlüsselbünde und immer wieder Angst, etwas zu vergessen. Oublier les clés, oublier de fermer l'eau, le gaz, oublié de fermer la fenêtre et laissé entrer la pluie, le vent, la tempête. 10 mal, 20 fois je vérifie, habe ich alle Papiere dabei, und die Tickets, celui de l'aller, celui du retour, hin und zurück. Aber wo ist hin? Wo ist zurück? Tu voudrais le revoir? Den Mann aus anderen Zeiten, meinst du? Je ne sais pas. L'as-tu senti si différent? Deine Zeit ist nur die Verlängerung der vergangenen Zeiten. Il est parti trop vite. J'essaierai de le ramener demain. Morgen muss ich los. Tu ne peux pas retarder ton voyage? Eine Podiumsdiskussion in der Stadt Hölderlins über das Exil. La date est fixée depuis longtemps. Et cette nuit? Warum sollte ich heute noch mit ihm sprechen? Ich kenne Peter Schlemihl, werde die Erzählung jetzt noch einmal lesen, vielleicht anders verstehen. Reicht das nicht? Also gut. Ich verschwinde für immer. Tu n'entendras plus parler de moi. Attends. Was? Je ne sais pas, mais... De lui, on disait souvent, il se laisse porter au gré des événements. Révolution, émigration, Rückkehr nach Frankreich, Rückkehr nach Preußen, Zufall, Umstände. Nie hat Chamisso eine Entscheidung getroffen. Toi aussi, tu hésites toujours? La vie n'est-elle pas ainsi? Man trifft keine Entscheidung. Es ist alles nur Zufall. Ce sont les événements qui donnent une direction. Pourtant, en ce moment, tu peux prendre une décision, dire oui ou non. Also, willst du ihn heute Nacht noch sehen? Je suis prête. Oui. Im Oktober 1808 schrieb ich an Lamotte Fouquet, den Autor der Undine. Cette impression de vivre dans un monde de toutes parts fermé avec des planches clouées, in einer vernagelten Welt. Ich bin nach Frankreich zurückgekehrt und habe dort vom Tod meiner Eltern erfahren, revenu quelque temps auparavant. Ich hatte sie lange nicht gesehen. Wir lebten nicht mehr im gleichen Land, in der gleichen Sprache, aber ich wusste, sie sind noch da, et c'était beaucoup. Et soudain, leur disparition, cette nouvelle brutale. Quelle raison avais-je de rester en France? Il y avait comme un trait noir qui barrait l'horizon. So bin ich wieder nach Berlin aufgebrochen, von Adresse zu Adresse gehend. Manchmal besucht man im Exil Menschen, die man sonst nicht mal grüßen wollte. Aus Langeweile, parce qu'on a plus de temps, ou juste parce qu'ils sont là au même moment que vous. Und zurück nach Frankreich. Dort schlossen sich alle Türen vor mir. Die Zukunft war trostlos. On m'avait vaguement proposé un poste de professeur dans un lycée que j'hésitais à rejoindre. Endlich fand ich eine Freundin, Madame de Stael. Sie war aber zum Exil verurteilt par Napoleon. Und ich bin ihrem Sohn gefolgt, à Coppet, in die Schweiz. Ein Zwischenland, ein Zwischenhalt zwischen Frankreich und Preußen. Dann wieder nach Berlin. Ich wollte gegen die Grande Armée ziehen. Participer à la bataille de libération. Mais l'armée n'a pas voulu de moi. Aber das Heer wollte mich nicht, wegen meiner französischen Herkunft. Ich fühlte mich ausgeschlossen. Das habe ich nie vergessen. Tu m'entends? Et voilà comment j'ai atterri à Kunersdorf bei einem Freund. Am Anfang der Geschichte bittet Peter Schlemihl einen reichen Mann um Schutz. Natürlich bin ich es. So habe ich es oft gemacht. Il y a une fête en l'honneur de la fille du riche gentilhomme et personne ne fait attention à moi. Pardon, à lui. Ein Fremder ist er. Einsam geht er weg. Aber der unheimliche Mann, sinistre et étrange, qui sortait de sa poche une longue vue, une tente, des choses extraordinaires à chaque fois que quelqu'un en exprimait le vœu, folgt ihm und spricht ihn an. Während der kurzen Zeit, wo ich das Glück genoss, mich in ihrer Nähe zu befinden, habe ich, mein Herr, einige Mal, erlauben Sie, dass ich es Ihnen sage, wirklich mit unaussprechlicher Bewunderung den schönen, schönen Schatten betrachten können, den sie in der Sonne und gleichsam mit einer gewissen edlen Verachtung, ohne selbst darauf zu merken, von sich werfen, den herrlichen Schatten da zu ihren Füßen. Verzeihen Sie mir die freilich kühne Zumutung. Sollten Sie sich wohl nicht abgeneigt finden, mir diesen Ihren Schatten zu überlassen? Et voilà l'étrange histoire qui m'occupa quelques semaines. Peter Schlemihl stimmt zu, den Schatten gegen den Geldbeutel zu tauschen, der sich wieder füllt, sobald er leer wird. Malgré le froid qui le saisit à l'intérieur. Eine Kälte, die mich nie verlassen hat, obwohl ich mein ganzes Leben meinen Schatten behalten habe. Même si je n'ai jamais eu de bourse miraculeuse. Le froid des étrangers. Wo bist du jetzt? Schlemihl, habe ich meinem Bruder erklärt, kommt aus dem Hebräischen und bedeutet Gottlieb, aimé de Dieu. So heißen im Jiddischen unglückliche, ungeschickte Menschen, denen nichts gelingt. En commençant d'écrire cette histoire, je ne savais qu'une chose. Le malheureux Peter Schlemihl sollte durch die Welt irren, wie ich durch das Leben gewandert bin. Tu n'entends pas? Tu m'as parlé? Avant d'arriver aux portes de la ville, il entendit l'avertissement d'une vieille femme. Eine alte Dame warnte Peter Schlemihl. Sehe sich der Herr doch vor. Sie haben Ihren Schatten verloren. Vous avez perdu votre ombre. Il l'ignora et lui lança une pièce d'or. Mais après avoir entendu plusieurs fois des passants lui dire « Der arme Mensch hat keinen Schatten », vermied er sehr sorgfältig in die Sonne zu treten. « Ce sont les autres toujours qui vous désignent. Immer bestimmen die anderen, wer wir sind. »« Nous avons rendez-vous cette nuit avec la femme du futur. Die Frau aus der Zukunft wartet auf dich. » Arbeit, Geduld und List haben uns treu begleitet. Wir haben endlich das Geld zusammen. Das Geld für die Abreise, für den Schleuser. Einen grauen Mann mit leiser, unsicherer Stimme. Er hat mit einer bewunderungswürdigen Geschicklichkeit die Scheine zusammengerollt. Wir glaubten, ihn leise lachen zu hören. Aber vielleicht war das nur Einbildung. Bei den vielen Geräuschen im Hafen, bei dem Hin und Her der Fischer und derjenigen, die auswandern wollten, wie wir. Vous avez vu l'embarcation. So viele Menschen, habt ihr gesagt, in so einem kleinen Boot. Allons-nous tous tenir? Sicher, hat der Schleuser geantwortet. Fragt mal den Kapitän. Er hat schon tausende Flüchtlinge nach Europa gebracht, die dort jetzt ruhig und glücklich leben und arbeiten. Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Habe ich noch einmal gelesen. J'ai regardé sur Internet, glané quelques renseignements, wie er entschieden hat, auf Deutsch zu schreiben. Dès la première histoire. Wie lang er auf eine französische Übersetzung gewartet hat. Une traduction qu'il ne reconnaît pas d'abord. Zu viel gestrichene Passagen. Das französische Publikum würde so viel Fremdheit nicht annehmen. Er wollte den Text nicht selbst übersetzen, hat dann seinen Bruder gefragt. Sans doute pour ne pas avoir l'impression de fixer son visage dans le miroir. Il faudrait lui demander tout à l'heure, si j'y pense. Il a demandé à son frère. Un léger déplacement. L'édition autorisée n'a paru qu'en 1838. Im Jahr seines Todes ist die Erzählung erschienen. Classé dans le romantisme allemand, er wurde nur als deutscher Schriftsteller in Frankreich wahrgenommen. Il n'y a pas qu'aujourd'hui qu'on efface les traces du passé en France. En a-t-il souffert? War es schwer für ihn, im Geburtsland in Vergessenheit zu geraten? Car le romantisme allemand, à part quelques initiés, quelques lecteurs de Madame de Staël ou de Nerval, cela intéressait qui? Adelbert von Chamisso. De son premier nom, Louis-Charles Adélaïde de Chamisso, avec un T, de Boncourt. Augenzeugen sagen, er habe sein ganzes Leben Deutsch mit einem Accent français gesprochen. Voilà qui me console du mien. comme trace d'un enracinement ancien. Natürlich können wir heute mit Internet, mit Skype, mit Satellitenantennen in einem Ort leben und Stimmen aus einem anderen Ort hören. In der eigenen, in der dortigen, in der damaligen Sprache leben, Zeitungen und Bücher finden, Radio hören und die hiesige Sprache ignorieren. Vous restez sur le seuil. Ni tout à fait ici, ni tout à fait ailleurs. Seit 20 Jahren leben wir hier, sprechen aber die Sprache nicht. Oder der Akzent zeigt, dass wir Fremde sind. Ewige Fremde. Unsere Sätze sind nicht korrekt. Es fehlt immer etwas. Es fehlt ein Verb, die Grammatik. Formulare können wir kaum selbst ausfüllen. J'ai franchi les frontières avec vous. J'ai couru les dangers avec vous. Ich habe euch begleitet. Warst du das Gewicht, das wir auf dem Weg schleppen mussten? Je ne sais pas. Wir glaubten, ohne Gepäck zu sein, aber fühlten, dass wir etwas mitbrachten. Warst du das? Je ne sais pas. Bist du ein Gefühl? Die Sehnsucht? Oder Hoffnung? Bedauern? La trace du pays que vous avez quitté. Die Spur des verlassenen Landes. Qui sait? Es wird dunkel. Und ich mache mich auf den Weg. Le rendez-vous? Les fenêtres éclairées percent l'obscurité d'une lumière douce. Ich fühle mich von der Nacht umhüllt, von der Nacht beschützt. Mes pas résonnent sur la pierre. Cette artère si animée le jour est presque trop tranquille ce soir. Stille. La première nuit où Peter Schlemm il s'aventure à sortir, c'est la pleine lune, Vollmond. Und wie im Sonnenlicht bemerken die Passanten, dass er keinen Schatten hat. Peter Schlemihl versucht, sich einen Schatten malen zu lassen. Fror ihm einmal bei einer außerordentlichen Kälte sein Schatten dergestalt am Boden fest, dass er ihn nicht wieder losbekommen konnte. Mais l'ombre peinte ne pourrait qu'être fixe et ne suivrait aucun de ses mouvements, même le plus infime. Apprenant la vérité sur son maître, der treue Bendel offre de lui prêter son ombre und begleitet ihn jedes Mal mit seinem eigenen Schatten. So kann Peter Schlemihl wieder den Reichtum, die Welt erleben, aber nicht lange. Dann muss er fliehen, in einen nahegelegenen und wenig besuchten Badeort, wo er sich in Mina verliebt. Quelque chose dans ma vie ne s'est pas accompli. Einmal habe ich gesagt, ich bin fast ein deutscher Dichter. Fast. Peut-on se fondre dans un autre pays, une autre ville? Aus welchen Elementen bestehen wir? Zeit, Sprache? J'avais commencé à écrire en français des poèmes de jeunesse, mais je suis devenu écrivain en allemand. Ich musste meine Sprache verlassen. Die Sprache, die mich umgab, schultern. Ich glaubte beinahe, ein deutscher Dichter zu sein. J'ai failli être un poète, un écrivain allemand. Les Français m'ont ignoré. Quand on passe la frontière, devient-on étranger à jamais? Devient-on invisible? Étais-je pour eux sans ombre? War ich unsichtbar für die Franzosen? Ohne Schatten? Jetzt stehe ich wieder vor der Gedenktafel. Une voiture glisse de temps en temps dans le silence. Aucun passant? Noch niemand da. Es ist gut so. Ich wollte ihn nicht warten lassen. Une île porte mon nom. Immer noch suche ich nach Beweisen für meine Existenz. À 66 degrés de latitude nord, dans le golfe de Kotzebue qui mène au détroit de Bering. Chamisso-Insel. Meine Insel. Der Ort, wo wir die Anker geworfen haben. Jeter l'ancre. Ai-je jamais su? Vor der amerikanischen Küste liegt sie, in Alaska. 2 Kilometer lang, fast 1,5 Kilometer breit. Meine Insel. Wie schön sind diese Wörter. Ich bin selbst eine Insel. Von dem endlosen Ozean der Einsamkeit umgeben. Von der Puffininsel aus ähnelt die Chamisso-Insel einer riesigen Robbe. Hell, ruhig, liegend, auf Forscher wartend, auf Wale, auf ein Ereignis, die Unterbrechung der Wildnis. Je l'entends venir. Je suis en retard? Bin ich zu spät? Je viens de loin, comme vous le savez. Heute Nachmittag war ich so beeindruckt. Ich konnte kaum sprechen. Mir ging es genauso. Je n'ai pas l'habitude des autres temps. Oh, dans la nuit, la différence se perçoit moins. Ich habe hier gelebt, hier geliebt, hier geschrieben. Berlin war eine Art Zuhause. Eine Art. Partout où je suis, et je dis quelque part, je suis sans patrie. Chez vous, le sol m'est étranger. Ici, ce sont les hommes qui me sont étrangers. Et où était chez vous? Où était ici? In Preußen sind mir Grund und Boden fremd. In Frankreich sind es die Menschen. L'unité des gens et du paysage ne s'est jamais accomplie. Deswegen haben Sie die Geschichte von dem verlorenen Schatten geschrieben? L'ombre perdue? C'était la France? Man hat mich so oft gefragt, für was der Schatten steht. Der Schatten steht für einen Schatten. Rien d'autre? Vraiment? Was geschrieben ist, bedeutet einfach, was geschrieben ist. Mit dieser Geschichte wollte ich nur die Kinder meines Gastgebers unterhalten. Ich will mich nicht mit Ihnen vergleichen, bien sûr, aber comme vous, je vis entre deux lieux, les mêmes, Paris et Berlin. Und fühle mich wie eingesaugt von dem einen oder dem anderen Ort. Je ne sais plus où est ici, où est là-bas. Je n'arrive pas à décider de rester définitivement quelque part. Das Herumirren ist wie eine zweite Haut, wie ein Schatten, der mir ewig folgt. Les communications sont plus rapides de nos jours. In einer Nacht kann man von Paris nach Berlin fahren. In einer Nacht? Une seule nuit? Das Dampfpferd, que vous avez découvert am Ende ihres Lebens, galoppiert noch viel schneller heutzutage. Et il y a d'autres moyens plus rapides encore. L'avion. L'avion? Das Flugzeug. Das heißt, man könnte jetzt fliegen? Ce sont des appareils métalliques qui volent et dans lesquels on est assis comme dans un train. Le ciel en est rempli. Peut-être verrez-vous bientôt une lumière là-haut qui avance et clignote. Le sentiment d'être partout étranger, je le connais. C'est pourquoi je me suis arrêtée devant cette plaque. Heute kann man sich immer noch fremd fühlen? Deswegen sind Sie hier stehen geblieben. Aber heute, wann ist das? 2015. 200 Jahre nach Peter Schlemihl. Was ist inzwischen geschehen? Hat es noch Kriege gegeben? Mehrere. Et deux guerres mondiales. Weltkriege. C'est comment? Mieux vaut ne pas savoir. Heute herrscht Frieden in Europa. Enfin, presque. Trotzdem kann man sich immer noch fremd fühlen. Étranger. Les portes, die Türen, ne cessent de s'ouvrir et de se refermer. Im Moment schließen sie sich. Man kann bis zum Mond reisen, bis zum Mars, zum Saturn. Bis zum Ende der Galaxie, aber trotzdem gibt es Distanzen. Trotzdem gibt es Grenzen, die unüberschreitbar sind. Das, was einen von seinem Ideal trennt. Das, was den Traum von der Wirklichkeit trennt. Das, was die Möglichkeit von der Tatsache trennt. Wörter, Namen, reisen schneller als Menschen. Namen, Schatten. Kennt ihr die Geschichte von dem Mann, der seinen Schatten verloren hat? Condamné à marcher dans les rues sans soleil, à vivre une vie de reclus, réprouvé, solitaire, überall vertrieben. Seid glücklich, dass ihr noch einen Schatten habt. Weder hier noch dort. Unser Leben hängt in der Luft. Zwischen gestern und morgen. Heute existiert nicht. Wir glauben an morgen. Unsere einzige Hoffnung liegt in unseren Kindern. Sie werden keine Ausländer sein. Es dauert immer länger als gedacht. Sie werden die Sprache beherrschen und lesen können. Sie werden schreiben können. Wenn Sie durch die Straßen laufen, werden Sie nicht das Bild von anderen Straßen vor Augen haben. Das Leben wird Ihnen leichter. Sie werden sich endlich eins mit sich fühlen. Vous rêvez encore? Immer noch Träume? J'avais appris tant de langues. Latein, Griechisch, Isländisch, Hawaiianisch. Ich hatte sogar eine Grammatik verfasst. De la langue hawaïenne. Am Ende deines Lebens im Delirium hast du Hawaiianisch gesprochen. La langue est une façon de s'approprier le monde. Les noms. Weißt du, wie viele Namen du hinterlassen hast? Chamisso-Platz in Berlin-Kreuzberg, Chamisso-Insel im Kotzebusund, Chamisso-Glockenblume, Chamisso-Museum in Kunersdorf, Chamisso-Gesellschaft. Es gibt sogar einen Literaturpreis, den Chamisso-Preis. Pour les écrivains qui écrivent en allemand, mais dont ce n'est pas la langue maternelle. Et en France? Schlemihl, du hast das Wort wieder in die deutsche Sprache eingeführt. Oh, il existait avant moi. Seitdem ist das Wort mit dir verbunden. Et en France? Ist das so wichtig? In Frankreich nichts nach dir benannt. Aucun endroit qui se nomme Chamisso? Je ne crois pas. Pas une rue, une ruelle, une impasse? Doch. Doch, es gibt eine Chamisso-Straße. In einem kleinen Dorf, Champillon. 519 Einwohner. Champillon. Wo liegt das? 100 Kilometer vom Schloss entfernt, wo du geboren bist. Alors je ne suis pas tout à fait oublié. Etwas ist trotzdem von mir geblieben. Chamisso a fini par me dire, der Schatten könnte die Vergangenheit sein, die man mit sich bringt. Oder ein Gefühl der Einheit, des Einsseins, der Vereinigung. L'unité du dehors et du dedans, de ce qu'on est et de ce qu'on paraît, de ce qu'on est et de ce qu'on sent. La nécessité, la stabilité, la vie au dedans, voilà ma demeure. Das innere Leben, das ist meine Heimat. Das konnte ich schreiben, als ich eine klare Vorstellung vom Leben hatte. C'est ce que j'ai écrit, m'a-t-il dit. C'est ce que je sentais quand la vie était évidence. L'ombre, ce pourrait être le passé, m'a-t-il dit. Die Vergangenheit steht da, folgt dir. Aber umschauen solltest du dich nicht. Ich bin aber noch viel mehr. Ich habe einen Faust geschrieben, hat er mir noch gesagt, als ich erst 22 Jahre alt war und dort stand. Dich banne ich, ohne Anker, ohne Segel, zu irren auf dem feindlichen, dunklen Meere, wo dir kein Grund, wo keine Ufer dir, dem ohne Hoffnung Strebenden erschienen. Comme si à 22 ans je connaissais mon destin, errer sur des mers sans rivage. Ne sait-on pas confusément, weiß man nicht, was einen erwartet, vous-même, ne le savez-vous pas? Wir leben auf der Erde. Unser Reich hört an den Ufern, an den Küsten auf. À la fin de la vie, peut-être, am Ende des Lebens, habe ich geantwortet. Im Nachhinein hat es vielleicht eine Bedeutung, après coup. Im Moment ist es ein Kampf zwischen den Ländern, zwischen den Sprachen. Où tantôt un pays, tantôt une langue gagne. Du bist reicher als vermutet. N'oublie pas, ich bin dabei. So lerne, verehren, zuförderst den Schatten. So dann das Geld. préfère l'ombre à l'or. Cela aussi, il a écrit. Morgen werde ich den Schriftstellern im Exil begegnen. Je leur raconterai cette rencontre. Ich werde erzählen, wie man sich im Exil treffen kann, egal woher man kommt, aus welchem Land, aus welcher Zeit. Das wird mein Statement sein. Si tu permets? Si tu veux. Aber werden sie glauben, dass du mit einem Schatten gesprochen hast? Sirenengesang von Cecil Weißbrot. Es sprachen Erzählerin Ann Bennett, Chamisso, Georges Kless. Der Schatten, Matthias Habich. Chor der Exilanten, Stefanie Schönfeld und Robert Höller. Komposition, Tillmann Ehrhorn. Technische Realisation, Jürgen Losemeyer und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz, Pia Frede. Regie, Beatrix Ackers. Produktion, Saarländischer Rundfunk 2015.